Miteinander sprechen. Übung 1a. Hören Sie das Interview mit Herrn Klein. Über welches Thema sprechen die Reporterin und Herr Klein? Markieren Sie. Guten Tag, Herr Klein. Ich komme von unserem Wochenblatt und freue mich, dass Ihre Familie bereit ist, einige Fragen zu beantworten. In unserer Zeitung gibt es seit kurzer Zeit eine neue Rubrik: Lerne was, dann kannst du was. Und wir interessieren uns gerade dafür, ob das Lernen nach der Schule oder nach der Arbeit noch Spaß macht. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber für unsere Familie würde ich diese Frage mit Ja beantworten. Denn Sie sehen, auch heute an einem Wochentag sind alle auf irgendeine Weise mit Lernen beschäftigt. Aha, da ist also Ihre ganze Familie. Eben nicht, weil meine jüngste Tochter Inge gerade bei ihrer Großmutter ist. Sie lernen deutsche Lieder. Und meine Frau ist heute in der Fahrschule. Wir wollen ein Auto kaufen. Und sie lernt jetzt Autofahren. Jemand lernt in ihrer Familie bestimmt Akkordeon spielen. Das hört man doch gerade. Sie können mit meiner Tochter Olga sprechen. Sie ist leider nicht so fleißig. Manchmal ist ihr ein Discoabend wichtiger als die Musikschule. Da ist sie ja.